Lehr 3 Glaubenssachen. In der Stille blüht die Seele, heißt die nun folgende Sendung, in der Kurt Hornbrech viele Worte um das Schweigen machte. Täglich kommt Musik aus dem Radio. In der Wohnung, während der Hausarbeit, in der Werkstatt oder im Büro, im Auto oder im Kaufhaus. Überall Musik, rund um die Uhr, Dauerberieselung. Sie ist ein Bestandteil meines Lebensraumes geworden, ein Teil der Luft oder des Lichtes. Ich brauche Musik und nehme sie gar nicht mehr richtig wahr. Ich komme in meine Wohnung und schalte, noch ehe ich den Mantel ausgezogen habe, das Radio ein. Im Auto ist es immer eingeschaltet. Wenn ich den Zündschlüssel betätige, geht automatisch das Radio mit an. In 90% aller Fälle erklingt dann Musik. Neulich auf einer längeren Autofahrt hatte ich plötzlich das Bedürfnis, schöne Musik zu hören. Ich griff zum Einschaltknopf des Radios und merkte erst jetzt, dass es längst eingeschaltet war, dass ich die ganze Zeit über Musik gehört hatte. Ich hatte sie gar nicht bemerkt. Noch etwas anderes ist mir aufgefallen. Ich habe häufig das Fernsehgerät laufen, wenn ich allein in der Wohnung bin. Ich gehe in der Wohnung hin und her, wechsle die Zimmer und schaue gar nicht hin, was das Fernsehen zu bieten hat. Das Licht auf der Mattscheibe flimmert, da sind Stimmen im Raum, aber ich sehe nicht hin und höre nicht zu. Es ist ein angenehmes Gefühl für mich, so als wäre ich nicht allein in der Wohnung. Nicht nur ich mache das so. Ich habe mit Bekannten gesprochen, die machen es auch so. Und die sehen auch fern, wenn sie Bügelarbeiten zu machen haben. Ich habe sie gefragt, warum sie denn beim Bügeln nicht Radio hören. Antwort: Nein, das gehe nicht. Jedenfalls nicht, wenn sie etwas anderes als Musik hören wollten. Beim Hören müsse man sich viel mehr konzentrieren. Das stimmt. Aber warum lenken sich meine Bekannten, warum lenke ich mich ab, während ich doch eigentlich etwas anderes tue? Warum mache ich das? Fürchte ich mich, mit mir alleine zu sein? Macht mir die Stille meiner Wohnung Angst? Vater und Sohn sind zusammen im Haus. Der Sohn ist ständig in Bewegung, läuft herum, mal stellt er Musik an, dann macht er sie wieder aus, ergreift seine Zeitschrift und legt sie gleich wieder weg. Der Vater kann es nicht mehr mit ansehen und sagt zum Sohn: Kannst du nicht endlich mal stillsitzen und etwas halbwegs Vernünftiges tun? Was denn? Antwortet der Sohn. Es ist alles so schrecklich langweilig. Der Vater: Dann geh mal in dich. Der Sohn sieht den Vater nachdenklich an und sagt: Da war ich schon. Da ist auch nichts los. Habe ich Angst vor der Stille, weil ich feststellen könnte, ich könnte mich mit mir langweilen? Wenn ich ehrlich von mir selbst bin, dann fällt es mir gar nicht leicht, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Jedenfalls kann ich nicht vollmundig erklären: Nein, ich langweile mich mit mir selbst nie und darum suche ich die Stille. So einfach kann ich das nicht behaupten. Ich muss es genauer sagen. So einfach konnte ich das nicht behaupten. Denn inzwischen kann ich es. Kann ich es wieder. Ich habe es wieder gelernt, mich mit mir nicht zu langweilen. Nicht etwa, weil in mir so unglaublich viel los wäre, das wohl nicht. Aber es ist auch nicht nichts los. Es ist manchmal sogar richtig spannend, da zu sitzen, zum Fenster rauszugucken und darauf zu warten, dass sich da mit mir irgendetwas tut. Ein Gedanke nach dem anderen hochsteigt, wegdriftet und anderen Gedanken Platz macht. Schön ist das. Und inzwischen brauche ich das sogar. Diese Art von Entspannung, von Ruhe, von in mich selbst hineinhören. Da werden mir Dinge klar, über die ich immer mal in Ruhe nachdenken wollte. Da kommen mir Einfälle für das Wochenende oder für den Urlaub. Manchmal liegen Probleme so klar vor mir, dass ich mich wundere, warum ich nicht schon längst eine Lösung für sie gefunden habe. Und manchmal, gar nicht selten, könnte ich schier an mir verzweifeln, weil ich mich einfach nur dumpf und kaputt fühle, zu nichts mehr fähig. Aber wie auch immer diese meistens gar nicht so langen Zeiten der Ruhe sind, mir geht es anders als dem Sohn. Bei mir ist eigentlich immer was los und ich fühle mich lebendig. Das hört sich natürlich idyllisch an, wenn ich das so sage. Ist es auch, wenn es mir gelingt, diese Art von Auszeiten zu nehmen im hektischen Spiel von Beruf und Freizeitstress. Aber erstens gelingt es mir nicht immer, eigentlich viel zu selten, und zweitens hat dieses Ruhebedürfnis auch einen ziemlichen Haken. Seit ich nämlich weiß, was Ruhe bedeuten kann, weiß ich erst, wie laut meine Umwelt ist. Das ist eine Plattheit? Ja, sicher. Aber eine Plattheit, über die nachzudenken, sich für mich gelohnt hat. Und gekommen bin ich zu diesem Lohn, weil ich mich in die Natur zurückgezogen habe. Ich wollte dem Lärm der Großstadt entkommen. Ich bin also in den Wald gefahren, habe mich an einer Wiesenlichtung auf eine Bank gesetzt und wollte meine Ruhe genießen. Und dann passierte es. Es gab diese Stille nicht, die ich suchte. Da gab es Autogeräusche von ferne, überfliegende Flugzeuge, lautrufende Kinder irgendwo im Wald. Es war nicht still. Wie könnte es auch still sein, wenn heutzutage ein Ort schon dann als still gilt, wenn an ihm mindestens eine Viertelstunde keine Zivilisationsgeräusche zu hören sind? Weltweit. In Alaska ebenso wie am Südpol oder irgendwo im einsamen Hochgebirge. Länger ist es nirgendwo mehr still auf der Erde. Auf meiner Waldwiese natürlich erst recht nicht. Ich versuchte also einmal abzusehen von dem Lärm, den unsere technisierte Kultur verursacht. Unsere Ohren sind ja so wunderbar flexibel, dass sie Geräusche abblenden können, wenn wir das wollen. Ich hörte also vom Kulturlärm weg. Ich hörte sozusagen in die Nähe. Und was war da? War da die Stille, die ich suchte? Keineswegs. Nur wenige Meter von mir weg plärrte eine Amsel. Warum auch nicht? Es ist ihr gutes Recht, Krach zu machen. Die Amsel ist, also lärmt sie. Wie die vielbesungene Lerche, die sich auf offenem Feld in die Höhe schraubt, damit sie zu kreischen anfangen kann, dass dies der Mittelpunkt ihres Reviers ist. Der Hirsch röhrt, dass einem die Ohrpfropfen beinahe ins Mittelohr fallen. Die Pavianmännchen schreien sich an und nicht nur sie. Auch die Männchen unter den Menschen tun es, wenn der Imponiertrieb es erfordert. Leben heißt offenbar Lärm machen und Lärm wahrnehmen. Fürs Überleben ist es wichtig, unterscheiden zu können, welcher Lärm wichtig ist und welcher nicht. Es hängt schon mit der Schöpfungsgeschichte an. Und Gott sprach und es ward. Am Anfang war der Laut, das Wort, der Originalton Gottes. Mitten im Urchaos eine Artikulation, eine Druckwelle. Die Materie antwortet, indem sie sich sozusagen magnetisiert. Sie richtet sich unter der Schallwelle aus, sie ordnet sich, organisiert sich zum Kosmos, zur Struktur des ideal geordneten Chaos. Der erste Zuhörer war die kosmische Ursuppe, aus der die Welten wurden. Ein Mythos natürlich nur, aber ein Mythos, der das Wissen in sich aufbewahrt, das zugehört werden muss, wenn etwas von der Tiefe der Welt erfahren werden soll. Ist es da ein Zufall, dass wir zwar die Augen schließen können, um nichts mehr zu sehen, dass wir aber nie die Ohren schließen können? Erst wenn ich die Augen schließe, werde ich mir bewusst, dass ich höre. Dauernd. Immer. Auch im Schlaf. Schon vor der Geburt, im Leib der Mutter. Überspitzt könnte ich sagen, Leben ist Hören. Und der zweite Satz muss dann heißen, und darum ist Leben Lärm. Die Welt ist Krach. Sie war es immer. Das Schreien der Tiere hat es immer gegeben. Das Platschen des Wassers ebenso wie das schier unerträgliche Tosen von Sturm und Meer. Halb taub komme ich von meinem Strandspaziergang in die ohrenbetäubende Ruhe des Hauses zurück. Ich muss nachfragen, was gesagt wurde. Ich konnte es durch das Nachdröhnen in meinen Ohren nicht verstehen. Nicht richtig hören, meine ich. Und merke in diesem Augenblick, dass das dasselbe Wort ist. Hören und verstehen. Aber nochmal zurück. Mag ja sein, dass wir Menschen den Lärm der Welt vermehrt haben, dass die Erfindung des Rades die Keimzelle dafür war, dass Lärmterror der Motoren in die Welt kam. Das mag durchaus sein. Und es mag auch sein, dass wir Menschen uns darauf verständigt haben, alles, was kein zivilisatorischer Lärm ist, als Nicht-Lärm, als Ruhe oder gar als Stille zu bezeichnen. Aber ist es nur darum schon still, weil wir es so definiert haben? Ich finde es immer belustigend, mit ausgewachsenen Städtern aufs Land zu fahren, in die sogenannte Natur. Ich kann schon vorher darauf wetten, dass irgendwer mit Sicherheit sagen wird, ach, was ist das eine wohltuende Ruhe hier. Dabei ist es keineswegs ruhig. Die Grillen lärmen, die Vögel signalisieren sich lautstark, wo ihre Betten stehen, es geht ein leiser Wind, er ist durchaus wahrzunehmen, wenn auch eben nur leise. Die Kühe müssen nicht einmal muhen, man weiß schon, dass sie da sind, weil man sie grasen hören kann. Mit ziemlicher Gewalt reißen sie geräuschvoll das Gras ab und mahlen es durch den Klangkörper ihrer Maulhöhlen in den Schlund. Ihre Fladen klatschen kleckernd ins Gras, um auch das Gegengeräusch zum Grasen noch zu nennen. Ach, was ist das eine himmlische Ruhe hier. Still soll es sein? Der Eindruck der Stille ist bereits eine Form von Geräuschauswahl. Ich will Stille hören, also nehme ich die vorhandenen Geräusche nicht, oder als Stille war. Wäre wirklich und wahrhaftig Stille, dann würden wir wahnsinnig. Die Stille ist nicht unser Element. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal in Wales in einer Heidelandschaft auf einen kleinen See stieß, an dem Stille herrschte. Wenn denn diese Abstraktion gestattet ist. Es herrschte dort also wirklich relative Stille. Denn aus Gründen, die mir die Einheimischen nicht sagen konnten, war der See tot. Im See und um ihn herum gab es kein Leben. Vielleicht war das Wasser voll Blei oder Quecksilber, was weiß ich. Jedenfalls herrschte sozusagen Totenstille. Um es kurz zu machen, es war furchtbar. Da hatte ich nun das, was man Stille nennen kann, und es war nicht zum Aushalten. Es war schlimmer noch als in einem schalltoten Raum in einem Hörspielstudio. Die Stille legte sich auf die Ohren und erzeugte eine Art Panik. Ich war froh, als ich nach wenigen Minuten endlich ein Motorengeräusch hörte. Ein Auto fuhr vorbei und erlöste mich aus diesem toten Raum, aus der Hölle dieser Stille. Es war, als kehrte ich ins Leben zurück. Noch einmal, ich meine wirklich, Leben ohne Lärm gibt es nicht. Das ist schon so vor unserer Geburt. Noch ehe wir sehen können, hören wir. Wir hören einen ohrenbetäubenden Lärm. Wir hören, wie das Blut mit ungeheurem Druck durch die Adern der Mutter hindurchgepumpt wird. Wir hören die Magen- und Darmgeräusche, das Hämmern des Herzens und ja, und wir hören die Außengeräusche. So viel steht fest. Von der Befruchtung des mütterlichen Eies an kommen wir zur Welt der Geräusche, der Töne, der Laute, der Stimmen. Wie gesagt, das steht fest. Vermuten lässt sich aber darüber hinaus, dass wir auch schon vor der Geburt gelernt haben, Geräusche und Stimmen zu unterscheiden. Es lässt sich vermuten, dass wir unsere Mutter und auch den Vater als vertraute Stimmen nach der Geburt wahrnehmen, noch ehe wir sie sehen können. Mit den Ohren haben wir unsere Eltern wiedererkannt. Man kann es Neugeborenen ansehen, und ich denke, das ist nicht hineingedeutet, man kann den Neugeborenen ansehen, dass sie hören, hinhören, dass sie vertrauen oder dass sie beunruhigt sind. Sie halten den Kopf in der für das Hören charakteristischen Weise, wie Blinde ihn halten. Sie sind ganz Ohr. Wir kommen also mit gespitzten Ohren auf die Welt. Und das hat einen guten Sinn. Ich glaube, dass das Hören wesentlich für uns ist, um überleben zu können. Jedenfalls überleben in einer natürlichen Umwelt. Das Wild zum Beispiel überlebt durchs Hören. Da können Düsenjäger im Tiefstflug über die Schneise dröhnen. Das Wild reagiert überhaupt nicht. Das technisch erzeugte Supergebrüll kommt im Rastergehirn der Ricke nicht vor. Aber der Kiesel, der in 40 Meter Abstand unter meiner Schuhsohle knirscht, den hört die Ricke und ergreift die Flucht. Nicht anders ist das bei uns Menschen auch. Mit den Ohren verstehen wir die Welt. Mit den Augen machen wir sie uns untertan. Zum Ohr gehört der Verstand, das Verstehen. Zum Auge gehört die Hand, das Ergreifen. Die Überlieferer der Bibel, die Erzähler der Bibel ebenso wie diejenigen, die sie aufgeschrieben haben, kannten diesen Zusammenhang sehr genau. Sonst hätte es wohl nicht Formulierungen gegeben wie »Wer Ohren hat zu hören, der höre«, was so viel heißen soll wie »Wer hört, der versteht auch«. So verwundert es nicht, wenn vom Volk Israel nichts anderes erwartet wird als eben das »Höre, Israel«. Und das heißt »Begreife, Volk Israel, was der Herr, dein Gott, dir sagt«. Und zugleich mach dir kein Bildnis. Also ein Bilderverbot, aber hören. Israel, ein Volk von blinden Sehern? Warum sollte man es nicht so verstehen dürfen? Der antike Seher sieht ja auch mit den Ohren. Das englische I see weiß noch davon. Es meint ja gar nicht sehen, sondern einsehen, verstehen. Also hören. Wie die Propheten, die berufen werden, also hören und das auch im Sinne von gehorchen. Die Berufungsgeschichte des Propheten Elia ist in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich. Dort heißt es, der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel. Der Gott des Elia ist also nicht im Getöse, sondern hinter all dem, im Säuseln, In der Stille. Dort also soll Gott zu finden sein? Gibt es denn diese Stille im unaufhörlichen Lärm des Lebens? Ich denke, nein. Wirkliche Stille im Sinne von Abwesenheit von Lärm, die gibt es nicht. Das kann also nicht gemeint sein, wenn vom Ort Gottes als von einem Ort der Stille geredet wird. Was also dann? Ich verlasse die Stadt und fahre in die Natur. Ich komme aus dem Stress meines Berufs. Ich komme aus der Hektik des Straßenlärms. Ich komme aus dem Diktat von Telefonen und von all dem, in das ich eingespannt bin. Aus dem Lärmpegel, den eine Stadt vermittelt und in der ich lebe, ob ich will oder nicht. In der ich gestresst lebe, weil Lärm auf die Dauer die Nerven schädigt. Ich komme also aus diesem Lärm und Stress in die sogenannte Natur, die ja auch Kultur ist, vom Menschen gestaltete Natur. Komme also in diese natürliche Kulturlandschaft, setze mich an einen Ort still hin. Und nun passiert etwas, was, glaube ich, jedem passiert, der aus dem Stress des Lärms kommt. Ich schlafe ein. Das ist die erste Annäherung an die Natur und an die Ruhe, die ich draußen suche. Es ist ein Schlaf, der nicht sehr tief ist, sondern bei dem meine unbewussten Kräfte wach bleiben und eigentlich nur mein Bewusstsein schläft. Und sobald sich in dem Feld um mich herum, ich möchte das mal ein energetisches Feld nennen, sobald sich in diesem Feld etwas verändert, bin ich hellwach und gucke auch in die Richtung, in der sich etwas verändert. Wenn also während dieses sogenannten Schlafes ein Tier aus dem Wald tritt, dann werde ich dieses Tier wahrnehmen. Das ist vielleicht wie bei den Tieren, die ja auch ganz ähnlich reagieren auf Störungen oder Veränderungen in ihrem Umfeld. In dieser Situation tritt Ruhe ein. Das ist so etwas wie die Zwischenräume zwischen den Geräuschen. Ich fühle den Abend kommen, merke, wie die Sonne untergeht, wie das Licht fahler wird, wie die Temperatur sinkt, ein Ausgleich zwischen Tag und Nacht beginnt. In dieser Zwischenphase, wenn die Augen zu ruhen anfangen, werden die Laute spitz, fast schrill. Dann schreien auf einmal die Amseln, dann wachsen plötzlich überall Geräusche. Und jedes einzelne Geräusch ist laut. Es herrscht, wenn man gewohnt ist hinzuhören, immer noch Getöse. Das sinkt aber nun ab mit zunehmender Dunkelheit. Und in der Dunkelheit beginnen die Geräusche Ruhe zu erzeugen. Schweigen, Stille. Ein Reh, das aus dem Wald tritt in der Nacht oder in der späten Dämmerung, wird jetzt auf einmal für mich hörbar. Ich höre, was ich am Tag bei einem Reh nicht höre. Ich höre, wie es im Gras zieht. Ich höre, wie das Gras knickt. Ich höre, wie es das Gras abrupft. Es ist sehr laut, das Reh, bei aller Vorsicht. Ich kann schon von weit her hören, dass ein Stück Wild austritt, obwohl ich es im späten Licht schon nicht mehr sehen kann. Und zwischen diesen Gängen, zwischen diesen Geräuschen des Ziehens, entsteht die Stille. Und die Stille ist es, die die Qualität des Geräusches schafft. Die Stille und das Geräusch interpretieren sich also gegenseitig. Jetzt dringt die Stille langsam in mich ein. Ich höre sie in mir und weiß in diesem Augenblick, ich bin lebendig. Das war die Sendung »In der Stille blüht die Seele. Viele Worte für das Schweigen« von Kurt Hondrich.